dachte mir, machst du einfach mal einen sinnlosen Track. 16 lockere Zeilen, in denen nichts Sinnvolles steckt. Man fragt mich ständig überlegte Themen, denn das Rezept zum Erfolg in diesem Biss läuft über sinnvolle Raps. Deswegen kick ich einfach Flows und mach das Gegenteil. Denn gute Tipps sind ja nett gemeint und nichts für Seelenheil. Keep it real, so leb ich mein Leben mit meinen Jungs im kunterbunten Untergrund und zieh die Fäden. Alle Heads, seid ihr down mit uns, dann hebt eure Hände. Die K.O.-Klicke kommt mit realem Rap bis zur Rente. Ey, pass mal auf, ich laber Müll, denn ich muss ja Seiten füllen. Füll mich ab mit hartem Stoff und fang an Leute an zu brüllen. Nee, so bin ich nicht drauf. Ich schnapp mir lieber ein Mikrofon und kick ein paar Flows. Das ist Spaß, den man hat und mehr braucht kein Schwein. Komm, hör den K.O.-Shit und du bist nicht so allein. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Es macht für mich keinen Sinn, dass alles einen Sinn ergeben muss. Schreib's einfach mal so hin und eigentlich ist es ein Riesenstoß. Hab Riesenlust, trotz allem diesen Schluss auch zu verbreiten, ohne Sinn und Logik das Thema zu meiden. Denn wenn wir ein dickes Ding machen, muss das keinen Sinn machen. Einfach chillig hinflacken, Paper und ein Pen schnappen und dann laufen lassen, was mir einfällt, schreib ich auf. Nehm damit Kritik in Kauf, doch wisst ihr was, da scheiß ich drauf. Das ist mein Ding, da braucht mir keiner mehr was beibringen. Und wenn's am Ende tight klingt, dann braucht der Track auch keinen Sinn. Füße in die Luft und nickt mit dem Po. Und wenn ihr unten mit uns seid, dann furzt uns ein Yo. Geht nicht, hab ich mir fast gedacht, das hat ja auch von vornherein keinen Sinn gemacht. Er hat von vornherein gesagt, das war mein sinnloser Part, ich bin raus, guten Tag. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Du willst sinnloses Gelaber, wenn ich grinst, bin ich Erfahrener. Mit Machete in der Hand schneide ich die Pimp durch jede Ader. Das alles wegen Carla, der Affäre deines Vaters. Sie aufgrund des schlechten Karmas mich dafür bezahlt hat. Stimmt, das war sinnlos, doch jetzt kommt das Sahnehäubchen. Dein Vater wollte sich bei der Mann weg mit einer Fahne meucheln. Bitte nicht weinen, denn ich hab die Sache längst vergessen. Lass in die Hände klappen und über andere Menschen sprechen. Ich flieg auf den Mars und spuck auf die Erde. Mit der Hoffnung, ich treff dich mit dem Schuss auf die Ferse. Damit du ausrutschst und du so zerbestest, als wärst du 100 Meter gefallen direkt auf eine Scherbe. Ich zieh meinen Harry Potter Umhang an. Er wiegt 100 Gramm, baut mich vor dem Untergang. Besteig den Greifen, dem mir grad ein Zwerg gedient hat. Schreib mein Handy lautlos, bevor ich dann die Biege mach. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Das hier ist sinnloser Rap, Rap ohne Sinn, einfach Worte aneinander gereiht, die tight klingen. Einfach Rap, der Spaß macht für Jung und Alt. Mann, Frau, Katze, Hund, der K.U.-Sound halt. Déjà.